Erster Jakob hörte, was Labans Söhne sagten. Sie sagten, Jakob hat alles von unserem Vater genommen. Er ist durch unseren Vater reich geworden. Zweiter Jakob sah auch Labans Gesicht. Laban war nicht mehr so freundlich zu ihm wie früher. Dritter, da sagte Gott zu Jakob, geh zurück in das Land deiner Väter. Ich werde bei dir sein. Vierter Jakob rief Rahel und Lea auf das Feld zu seinen Tieren. Fünfter, er sagte zu ihnen, euer Vater ist nicht mehr freundlich zu mir. Aber der Gott meines Vaters hat mir geholfen. Sechster, ihr wisst, dass ich mit meiner ganzen Kraft für euren Vater gearbeitet habe. Siebter, aber euer Vater hat mich betrogen. Er hat meinen Lohn 10-mal geändert. Gott hat aber nicht zugelassen, dass er mir schadet. Achter, wenn Laban sagte, die gefleckten Tiere gehören dir, dann bekamen alle Tiere gefleckte Jungen. Wenn er sagte, die gestreiften gehören dir, dann bekamen alle gestreifte Jungen. Neunter, so hat Gott eurem Vater das Vieh weggenommen und mir gegeben. Zehnter, einmal hatte ich einen Traum. Ich sah, dass die männlichen Tiere gestreift und gefleckt waren. Elfter, der Engel Gottes rief im Traum, Jakob. Ich antwortete, hier bin ich. Zwölfter, er sagte, schau hin, alle Tiere sind gestreift und gefleckt. Ich habe gesehen, was Laban dir antut. Dreizehnter, ich bin der Gott von Bethel. Dort hast du einen Stein mit Öl gesalbt. Geh jetzt weg aus diesem Land und kehre in deine Heimat zurück. 14. Rahel und Lea antworteten, wir bekommen sowieso nichts mehr vom Erbe unseres Vaters. 15. Er behandelt uns wie Fremde. Er hat uns verkauft und das Geld schon ausgegeben. 16. Der Reichtum, den Gott unserem Vater weggenommen hat, gehört uns und unseren Kindern. Tu alles, was Gott dir gesagt hat. 17. Da setzte Jakob seine Kinder und Frauen auf die Kamele. 18. Er nahm alle seine Tiere und seinen ganzen Besitz mit. Er wollte zu seinem Vater Isaak nach Kanaan ziehen. 19. Laban war gerade weg, um seine Schafe zu scheren. Da stahl Rahel die Hausgitter ihres Vaters. 20. Jakob betrog Laban, weil er ihm nichts von seiner Flucht sagte. 21. Er floh mit allem, was er hatte. Er überquerte den Fluss und ging zum Gebirge Gilead. 22. Am dritten Tag hörte Laban, dass Jakob geflohen war. 23. Er nahm seine Verwandten mit und verfolgte Jakob 7 Tage lang. Er holte ihn am Gebirge Gilead ein. 24. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban. Gott sagte, sei vorsichtig. Sag nichts Böses zu Jakob. 25. Laban erreichte Jakob. Jakob hatte sein Zelt auf dem Berg aufgeschlagen. Auch Laban baute dort sein Lager auf. 26. Laban sagte zu Jakob, warum hast du mich betrogen? Du hast meine Töchter wie Gefangene weggeführt. 27. Warum bist du heimlich geflohen? Ich hätte dir ein Abschiedsfest mit Musik und Gesang gegeben. 28. Du hast mich meine Enkel und Töchter nicht einmal zum Abschied küssen lassen. Das war dumm von dir. 29. Ich könnte euch jetzt schaden. Aber der Gott deines Vaters hat letzte Nacht zu mir gesprochen. Er sagte, sei vorsichtig mit Jakob. 30. Du wolltest unbedingt nach Hause. Aber warum hast du meine Hausgitter gestohlen? 31. Jakob antwortete, ich hatte Angst. Ich dachte, du nimmst mir deine Töchter mit Gewalt weg. 32. Wenn du deine Götter bei jemandem findest, soll dieser Mensch sterben. Suche alles durch. Jakob wusste nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. 33. Laban suchte in den Zelten von Jakob, Lea und den Mägden. Er fand nichts. Dann ging er in Rahels Zelt. 34. Rahel hatte die Hausgitter in eine Tasche auf dem Kamel gelegt. Sie setzte sich darauf. Laban suchte überall, aber er fand nichts. 35. Sie sagte zu ihrem Vater, sei nicht böse, mein Herr. Ich kann nicht aufstehen, weil ich meine Tage habe. So fand er die Götter nicht. 36. Da wurde Jakob wütend und schimpfte mit Laban. Er fragte, Was habe ich falsch gemacht? Warum verfolgst du mich so? 37. Du hast alles durchsucht. Hast du etwas von deinen Sachen gefunden? Zeig es allen, damit sie entscheiden können. 38. Ich war 20 Jahre bei dir. Deine Tiere haben gesund ihre Jungen bekommen. Ich habe keine von deinen Tieren gegessen. 39. Wenn ein Tier von wilden Tieren getötet wurde, habe ich es selbst bezahlt. Du hast alles von mir verlangt, egal ob es Tag oder Nacht war. 40. Am Tag litt ich unter der Hitze und in der Nacht unter dem Frost. Ich konnte oft nicht schlafen. 41. 20 Jahre habe ich für dich gearbeitet. 14 Jahre für deine Töchter und 6 Jahre für die Tiere. Du hast meinen Lohn 10-mal geändert. 42. Wenn der Gott Abrahams und Isaaks nicht bei mir gewesen wäre, hättest du mich ohne alles weggeschickt. Aber Gott hat meine Arbeit gesehen. 43. Laban antwortete, die Frauen, die Kinder und die Tiere gehören eigentlich mir. Aber was kann ich heute gegen sie tun? 44. Komm, wir schließen einen Vertrag. Er soll ein Zeichen zwischen uns sein. 45. Jakob nahm einen großen Stein und stellte ihn auf. 46. Er sagte zu seinen Leuten, sammelt Steine. Sie machten einen Haufen und aßen dort gemeinsam. 47. Laban nannte den Ort Jegasahaduta. Jakob nannte ihn Galit. 48. Laban sagte, dieser Steinhaufen ist heute ein Zeuge zwischen uns. Deshalb heißt er Galit. 49. Er sagte auch, Gott soll auf uns aufpassen, wenn wir nicht mehr zusammen sind. 50. Behandle meine Töchter gut. Nimm keine anderen Frauen dazu. Auch wenn kein Mensch uns sieht, Gott ist Zeuge. 51. Laban sagte weiter, sieh dir diesen Steinhaufen und diesen Gedenkstein an. 52. Sie sind Zeugen. Ich werde nicht über diese Grenze gehen, um dir zu schaden. Und du sollst auch nicht zu mir kommen, um mir zu schaden. 53. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen Richter zwischen uns sein. Jakob schwor einen Eid bei dem Gott, den sein Vater Isaak ehrte. 54. Jakob schlachtete ein Tier als Opfer auf dem Berg. Er lud seine Verwandten zum Essen ein. Sie aßen und schliefen auf dem Berg.